Kissen ist nicht viel zu sein. Mach so ein Böhm Ding. Ich glaube mir gleich was. Ich frag mich nie, wie das heißt, so irgendwas, was gerade die Ohr hat. Ja. Also, das ist einfach was. Beim nächsten Mal mach schon was Größeres. Ich zieh jetzt mal Kaffee. Ja. Langsam. Na, nochmal abkochen. Schon mal als Ankündigung, oh. Die starting. Muss man anpassen? Thank you.